jung und schön wie heute, sind wir nicht jeden Tag. Komm und lache mit mir, komm und mache mit mir das, was ich so gerne mag. Wir haben keine Sorgen, wenn man uns keine macht. Komm, ich frage nicht mehr, was geschieht hinterher, du hast mir das Glück gebracht. Ich höre dein Herz und es klingt wie Musik, es sagt, was dein Mund mir verzieht. So jung und schön wie heute sind wir nicht jeden Tag. Komm und lache mit mir, komm und mache mit mir das, was ich so gerne mag. Thank you.